السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقش بستم إسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحان الله، شاف وين صحيح البخاري aufgemacht. Und ich habe versucht, oder ich habe einen Hadith gesucht, aber etwas anderes gesehen, subhanallah, und wollte gerne mit euch teilen und euch ein bisschen ermahnen, bi'idhnillahi ta'ala. Denn wallahi, liebe Geschwister, wenn man diese Hadith hört, dann sollte sich jeder Mensch Sorge machen. Wo werde ich landen? Wo wird meine Ende sein? Wie wird meine Ende sein? Was kann ich tun? Wie kann ich überhaupt mich retten? Soll jeder Mensch, nachdem er diesen Hadith hört, sich die Sorge machen. Wallahi, es ist kein Spaß. Das ist ernst. Und es gibt keine Zurück mehr. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wie gesagt, der Hadith ist in Sahih al-Bukhari, Nummer 6544, sagte Allahs Gesandte sallallahu alaihi wasallam: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. سبحان الله، sagte der Gesandte Allah s.a.w. in sinngemäßer Bedeutung: Die Leute des Paradieses treten am Tag des jüngsten Gerichtes ins Paradieses ein. Und die Leute des Höllenfeuers treten ins Höllenfeuer ein. Anschließend stellt sich ein Rufer zwischen die beiden und ruft: Ey Leute des Höllenfeuers, es gibt keinen Tod mehr. Ey Leute des Paradieses, es gibt keinen Tod mehr in alle Ewigkeit. Allahu Akbar. Wallahi, soll jeder Mensch sich die Sorge machen. Wo werde ich landen? In Paradies, für ewig. Oder wal'iyadu billah, in den Höllenfeuer, für ewig. Es gibt keinen Tod mehr. Keinen Tod mehr. Die Paradiesbewohner werden sich freuen, dass es keinen Tod mehr gibt. Dass sie für ewig in Paradies eintreten. Und die Höllenfeuersbewohner werden es bereuen und werden sich wünschen zu sterben, damit sie nicht mehr bestraft werden. Aber wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, es wird einer rufen und sagen: Ihr Leute des Paradieses, es gibt keinen Tod mehr in alle Ewigkeit. Ihr Leute des Höllenfeuers, es gibt keinen Tod mehr. Ey Leute des Paradieses, es gibt keinen Tod mehr in alle Ewigkeit. So jetzt stell dir die Frage: Zu welchen Leuten gehörst du überhaupt? Wenn du weißt, dass du zu den Leuten des Paradieses gehörst, dann freust du dich. Aber wenn du nicht weißt, dann musst du versuchen und schauen, ob du die Anzeichen von Leuten des Paradieses besitzt oder nicht. Wenn nicht, dann weine um dich selbst und mach dir Sorge und versuche dich zu retten, bevor es zu spät wird. Denn Wallahi, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keinen Tod mehr. Für ewig. Entweder werdest du zu den glücklichen Menschen gehören, oder wal'iyadu billah, zu den Verlierer. So möge Allah tabaraka wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohner machen lassen. Möge subhanahu wa ta'ala uns yawm al-qiyama im Paradies mit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam und die Sahaba und die Shuhada und Salihin versammeln, vereinen. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.